sie sind in die Disco gefahren. Dort hat der DJ überrissen. Er ist ganz schön eingefahren und ist da auch gleich abgerissen. Was nicht das Schlechtere war. In der lausigen